Schon lage keine Nagel in die Wand, wirf den Rock auf den Stuhl. Warum für 4 Tage vorsorgen? Du kehrst morgen zurück, du kehrst morgen zurück. Lass den kleinen Baum ohne Wasser, warum einen Baum pflanzen? Eine Stufe ist, gehst du froh weg von mir, gehst du froh weg von mir. Zieh die Mütze ins Gesicht, wenn die Leute vorbeikommen, wozu in einer fremden Grammatik blättern? Die Botschaft, die dich ruft, ist in bekannter Sprache geschrieben. So wie der Kalk vom Gebälk blättert, tue nichts dagegen. So wird der Zaun der Gewalt zermarschen, der an der Grenze aufgerichtet ist, gegen die Gerechtigkeit.